Filme und ihre Musik, das ist das Thema des heutigen Soundchecks im Deutschlandfunk. Ein Film ist ohne Musik nicht nur nicht kaum, sondern überhaupt nicht vorstellbar. Ein Film ohne Musik funktioniert nicht. Die Musik übernimmt dabei teilweise die Rolle, indem sie zum Beispiel szenisch etwas untermalt oder szenisch beschreibt oder manchmal auch die Rolle, dass sie ja vielleicht eine Szene füllt. Am Mikrofon ist Knut Benzner, guten Abend. Sad Story, geschrieben von Ray Cooder, das hat man wohl gehört. Ray Cooder taucht in der Sendung noch ein, zwei Mal auf. Sad Story aus dem Film Johnny Handsome. Die Hauptrolle spielte Mickey Rourke in diesem Film, Johnny Handsome. Ray Cooder hat, wenn er Filmmusik gemacht hat, häufig solche Musik gemacht. Er hat, wenn er Filmmusik gemacht hat, für Western komponiert oder für Roadmovies. Johnny Handsome ist wahrscheinlich eher, wenn überhaupt, ein Roadmovie als ein Western, obwohl er an manchen Stellen auch etwas von einem Western hat. Ray Cooder hat, wenn er Filmmusik gemacht hat, die Musik meist mit denen zusammen gemacht, mit denen er auch sonst zusammengearbeitet hat. In diesem Fall hier, in diesem Fall der Sad Story, war das zum Beispiel Jim Keltner am Schlagzeug. Steve Douglas war dabei am Saxophon und das war's dann auch schon an Musikern. Ray Cooder hat sehr häufig Filmmusik gemacht, bekanntestes Beispiel sicherlich Paris, Texas. Etwas abgenudelt möglicherweise mittlerweile die Musik, sie ist sehr ruhig, aber sie dient halt in erster Linie dazu, die Szenen zu beschreiben und den Film zu untermalen, die Stimmung zu untermalen. Ray Cooder hat einmal erzählt, dass er, wenn er Filmmusik macht, sich den Film erst anguckt und die Musik auf den Film schreibt. Es gibt natürlich auch den anderen Weg, aber er macht es so, er komponiert die Musik nach dem Film und das hat für ihn sicherlich den Vorteil, dass er, wenn er diesen Weg beschreibt, den Film besser szenisch untermalen kann. Filmmusik ist so alt, das ist ganz klar. Filmmusik ist so alt wie der Film selbst. Stellen Sie sich einen Stummfilm vor, etwa ohne Musik, das geht nicht. Als der Stummfilm aufkam, saß sowohl in den USA als auch in sämtlichen europäischen Ländern in den Kinos ein Pianist am Piano. Er spielte live und er spielte oft genug das, was ihm gerade in den Sinn kam. Also er hatte zum größten Teil gar keine Noten vor sich, an die er sich strikt halten musste, sondern spielte das, was er meinte, was zu dem Film passen würde. Er spielte das, was er meinte, was seines Erachtens zu dem Film passen könnte. Zwei Beispiele aus Filmen aus den 30er Jahren jeweils. Das erste Beispiel ist ein Beispiel von einem bekannten Trompeter, sicherlich von dem bekanntesten Trompeter. Es ist nicht Miles Davis, ganz klar, sonst käme es nicht aus den 30ern. Es ist natürlich von Louis Armstrong, 1901 geboren, 1971 gestorben. Louis Armstrong hatte mit diesem Song aus einem Film einen Hit, seinen ersten Hit. Und zwar war das ein Song, der ihn zum ersten Mal auch aus dem Jazz-Genre herausführte. Der Song heißt If I Could Be With You One Hour Tonight. Diese Sendung dauert 2 Stunden. Louis Armstrong und der Film, aus dem dieser Song kommt, der heißt Ladies They Talk About. Louis Armstrong. Oh baby, baby, I wanna be with you tonight. Thank you. Louis Armstrong, If I Could Be With You One Hour Tonight. Von einer CD, die in diesem Jahr erschienen ist, eine CD, die erschienen ist bei einem großen Schallplattenkonzern. Der Titel ist das Wichtigste an dieser CD und halt eben die Aufmachung. Art Deco Series, Charming Gents of Stage and Screen heißt die CD. 20 Songs aus dieser Zeit, aus Filmen aus dieser Zeit und aus Broadway-Revuen aus dieser Zeit mit Louis Armstrong und mit vielen anderen Bekannten aus dieser Zeit. Aber wie gesagt, nur Männer. Da gibt es eine zweite CD, die heißt Art Deco Series Lovely Ladies. Da sind dann die Frauen drauf, auf Stage and Screen. Und da ist eine Dame dabei, die nannten manche eine Jazzsängerin und manche nannten sie eine Bluesängerin, Billie Holiday. Billie Holiday, 1915 geboren, 1959 relativ verarmt gestorben, hatte Zeit ihres Lebens Probleme mit sich, mit dem Alkohol, mit den Männern, mit dem Umstand, dass sie schwarz war. Ein Song von ihr, der heißt Easy Livin', ist aus dem Jahr 1937, aufgenommen am 6.1.37 und ist wiederum natürlich aus einem Film mit dem gleichen Titel, Easy Livin'. Die Hauptrollen spielten Jean Arthur und Ray Milland, Billie Holiday, Easy Livin'. Filmmusik. Passage of Time hieß der Song, von Trevor Jones komponiert, der einige Stücke dieser Art für einen Film komponiert hat, und zwar für den Film In the Name of the Father, auf Deutsch wörtlich übersetzt. Das war dann auch der Film des deutschen Verleihs Im Namen des Vaters. Ein Film, der den Konflikt zwischen Nordirland und England zeigt, beziehungsweise die Verhaftung und Arrestierung eines Unschuldigen, den Mann ist in diesem Fall die britische Polizei, für einen Mann oder Parteigänger der irisch-republikanischen Armee, also des irischen Untergrundes, hält, der er, wie sich Jahre später herausstellt, nicht ist. Ein Soundtrack, der wie gesagt Songs enthält wie diesen, die extra für den Film komponiert worden sind, der nebenbei aber auch Songs enthält, die ansonsten auf anderen CDs erschienen sind, also im Prinzip ganz normal zugänglich waren, zum Beispiel von Bono oder von Jimi Hendrix oder von Thin Lizzy. Und wenn man über Thin Lizzy spricht, dann gibt es im Grunde genommen nur einen Song, über den man im Zusammenhang mit ihnen sprechen kann. Es gibt natürlich mehrere Songs, aber ein Song fällt einem sofort ein. Das ist das Lied, was klingt wie ein Sauf-, Fress- und so weiter und so fort Lied, aber eigentlich die Geschichte eines Einbruchs erzählt, eines Raubes, aber trotzdem halt klingt, als hätte auch die Band dabei fürchterlich eingetrunken. Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. We'll be right back. figure seven. In walked Captain Farrell. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. Mushering, dumma doo dumma da. Wake for my daddy, oh. Wake for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Der schönsten Gitarrensoli oder überhaupt eines der schönsten Gitarrensounds. 22 Jahre ist dieses Lied alt, Whiskey in the Jar von Thin Lizzy, und Phil Lynott ist viele Jahre tot. Phil Lynott, der Kopf von Thin Lizzy und der Bassist und der Sänger war er auch. Zu einem Wim Wenders-Film, Bis ans Ende der Welt heißt er in Deutschland, Until the End of the World hieß er in Englisch, ein Soundtrack, der Songs enthält. Songs, ganz einfach Songs von den Talking Heads, von Nick Cave and Bad Seeds, von Patti Smith, von Depeche Mode, von Jane Zivery, T-Bone Burnett, Daniel Lanois, von Ken, von R.E.M. und von einer Dame, die einen berühmten, einen weltberühmten Vater gehabt hat, einen Trompeter, einen Jazzmusiker, und die selbst eigentlich alles andere als Jazz macht. Sie macht Musik der Zeit. Nini Cherry, Don Cherry, das war ihr Vater. Nini Cherry und Move With Me. Thank you. addicted to the rhythm. 2 Minuten 27. Nene Cherry, Move With Me. Natürlich war bzw. ist Jazz auch immer Musik der Zeit, Musik zur Zeit. Insofern war das Quatsch, was ich vorhin gesagt habe. Was ich damit gemeint habe, ist klar, das ist halt das Programming, die Samples und so weiter und so fort. Also das, was heutzutage läuft, bzw. was man heute in den Radios, in den sogenannten Servicewellen hört und so weiter und so fort. Jazz war und ist immer ebenso modern wie solche Musik. Wir bleiben bei diesem Film und kommen zu einem Song, den Jane Zibbery geschrieben hat und der gesungen wird von Jane Zibbery und Katie Lang. Katie Lang ist mittlerweile ein Star in den USA, nachdem sie, die Kanadierin, viele Jahre Anlaufschwierigkeiten hatte in dem Bereich, in dem sie gesungen hat. Das war Contemporary Country Music, wenn es denn so etwas gibt. Also nennen wir es anspruchsvollere Country Musik, aber selbst das ist schwierig zu beschreiben oder schwierig zu umschreiben. Dann hatte sie Schwierigkeiten, weil sie lesbisch ist, immer noch ist. Und dann hatte sie Schwierigkeiten, weil sie gegen die Menschen protestiert hat und demonstriert hat in den USA und in Kanada, die Fleisch essen. Sie selbst ist Vegetarierin und sie hat einmal gesagt, wer wie ich von einer Farm kommt, auf der Fleisch produziert und verarbeitet wird, dem würde schon zum Frühstück das Essen im Hals hängen bleiben. Katie Lang und Jane Zibbery, wie gesagt, singen diesen Song zusammen. Katie Lang. Do you think you would trade it all Thank you. Tony Childs und House of Hope aus dem Film Thelma und Louise. Suren Sarandon und Gina Davis spielten die beiden Hauptrollen. Und der Regisseur war Ridley Scott. Ridley Scott, der unter anderem auch den Blade Runner, ein ganz anderer Film mit einem ganz anderen Thema gemacht hat. Thelma und Louise war, wenn man so will, die Emanzipation zweier Frauen. Die eine hatte von ihrem Job die Schnauze voll und die andere von ihrem Ehemann. Sie hauten ab, kamen in Schwierigkeiten, brachten einen Mann um, die Polizei war hinter ihnen her und die Emanzipation geht so weit, dass sie beide in den Tod fahren. Die Alternative wäre gewesen, dass sie sich von der Polizei verhaften lassen und in den Knast kommen und auf beide, das ist in den USA immer noch Usus, und auf beide die Todesstrafe wartet. Mit Songs, wieder ein Film mit Songs, mit Charlie Sexton, Marianne Faithfull, Martha Reeves, Chris Ridley, B.B. King, mit Songs, die sowohl in die Landschaft passen, in der der Film spielt, also in den Süden der USA, und mit Songs, die in die Umgebung passen und mit Songs, die auch zum Autofahren passen. In diesem Song wird sehr viel Auto gefahren, insofern ist es auch ein Roadmovie. Und beim Autofahren hört man in den USA zumindest immer gewisse Musik, zum Beispiel Glenn Frey oder Charlie Sexton oder Grayson New. Ein Film, die immer ein wenig nach Country-Musik klingt, die diese Anleihen hat an diese Art von Musik. Wobei Tony Childs, dieser Song, den wir gehört haben, House of Hope, alles andere als das war. Zweimal Filmmusik nun hintereinander. Filmmusik meint in diesem Fall Musik, die extra für den Film komponiert worden ist. Elmer Bernstein ist der eine Komponist, ein Komponist, der sehr häufig solche Musik für Filme macht, und der andere ist Mark Isham, und für ihn gilt mehr oder weniger dasselbe. Elmer Bernstein hat den Soundtrack zu The Grifters geschrieben und Mark Isham den Soundtrack zu River Runs Through It. Robert Redford hat Regie geführt bei dem zweiten Film und der deutsche Verleihtitel fällt mir im Augenblick nicht ein. Troubadour Race heißt der Song von Emma Bernstein und River Runs Through It, also quasi der Titelsong, der Song von Mark Isham. Thank you. Mark Isham, A River Runs Through It. Regie führte Robert Redford. Zu einem anderen Film, zu anderer Musik, Passion Fish heißt der Film von John Sayles. Die Musik ist produziert von Mason Daring und die Musik spielt dort, wo der Film auch spielt, da unten irgendwo, und da unten heißt in diesem Falle im Delta in Louisiana. Das Besondere an der Musik ist, dass sie im und am Ort des Geschehens nicht nur spielt, sondern auch aufgenommen wurde im Ort des Geschehens und am Ort des Geschehens, und das ist ein Ort namens Jennings in Louisiana. Die Musik ist die Musik, die man dort für gewöhnlich hört, und das ist entweder Zydeco oder Cajun oder eben ein Gemisch aus beiden. Bayou Night heißt der erste Song aus diesem Film, ein Instrumental, arrangiert von Mason Daring, also von demjenigen, der die Filmmusik ausgewählt hat. Und das zweite Stück heißt, denn es ist ein wenig länger, 30 Sekunden länger, heißt La Danse de Mardi Gras, von einer Band, die von dort unten kommt, nämlich die Balfour Brothers. Beide Songs beginnen mit demselben Intro und deswegen ist es in Ordnung, wenn man sie zusammenhört, Bayou Night und La Danse de Mardi Gras. Patate, patate de gratin.